drei ganz berühmte Pfadfinder, die heißen Tick, Trick und Track, die Neffen von Donald Duck, die sind doch beim Fähnlein Fieselschweif und das sind die, die immer irgendwie ganz ja, geschickte Dinge in jeden Lebenslagen haben. Ist das so von der romantischen Vorstellung, was in Richtung Pfadfinder geht, oder sind wir da völlig auf dem Holzweg? Völlig am Holzweg sicher nicht, aber es ist natürlich sehr romantische Vorstellung, wie du sagst. Man wird auch oft verglichen und ganz diesen Vergleich wollen wir eigentlich nicht haben, weil es bei uns um viel mehr geht. Wie die Pfadfinder entstanden sind, die Hintergründe davon, wenn man das alles betrachtet, dann geht es nicht nur darum, dass man irgendwelche Lebenslagen meistert und nett ist und irgendwie, keine Ahnung, mit Uniform durchs Gemüse springt. Und bei uns gibt es den bösen Ausdruck Wald- und Wiesenhupfer. Also das ist alles ein Teil davon, ja, aber eben nur ein Teil.